Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht gebt ihr all die Themen vor, über die wir uns hier unterhalten. Meine obligatorische Frage an euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Jetzt hier live im Radio und im Fernsehen. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, das kostet euch übrigens keinen Pfennig, dann ruft diese Nummer hier an, 0800 5678 111. Das ist die Telefonnummer, die Faxnummer 0800 5678 110. Auch kostenfrei, erste Anruferin heute Nacht, Petra. Und die ist 29 Jahre alt morgen. Ja, hallihallo. Hallihallo. Was ist dein Thema, Petra? Ja, und zwar mein Thema ist mein Bruder. Ja. Mein Bruder ist 25 Jahre alt geworden und zwar am letzten Montag, also nicht Montag, vor einer Woche, am 8. Oktober. Und für mich ist das ein ganz schlimmer Tag gewesen, weil er sich von uns abgekapselt hat. Wie an dem Tag? Nein, muss ich anders erzählen. Also er ist seit, ja, sag ich mal, anderthalb, zwei Jahren ungefähr verschwunden, mehr oder weniger. Also er hat zwischendurch immer mal was von sich hören lassen. Und ich denke mal, dass das für ihn was mit einem Problem zu tun hat. Was für ein Problem? Ja, er hat meiner Schwester und mir vor knapp zwei Jahren halt erzählt, dass er schwul ist. Und meine Schwester und ich haben also überhaupt keine Probleme damit. Also im Gegenteil, wir haben da ganz normal drauf reagiert. Und er hat also sich aber so nach und nach zuerst von unseren Eltern und dann von uns beiden halt abgekapselt. Wissen denn die Eltern auch Bescheid? Meine Mutter weiß mittlerweile Bescheid, weil wir es halt eben auch nicht mehr so recht aushalten. Weißt du, wir das heißt, ihr habt das der Mutter gesagt? Ja. Er nicht selbst persönlich? Ja, nein. Er wollte es immer sagen, ja, und ich warte den richtigen Zeitpunkt ab, aber dadurch, dass er sich halt gar nicht mehr meldet. Aber wenn ihr beide oder wenn auch du so locker darauf reagiert hast, wieso kapselt er sich denn dann auch von dir ab? Ich verstehe es nicht. Also er war zum Beispiel auch in der Szene recht bekannt. Er hat auch in der AIDS-Hilfe mitgewirkt, also er hat mitgeholfen. Er hatte Freunde, er hatte eine bestimmte Kneipe, wo er hingegangen ist und so weiter. Und also wenn er, dann, wenn er in der AIDS-Hilfe sogar aktiv ist, gehe ich mal davon aus, dass er jemand ist, der sehr selbstbewusst auch mit seinem Schwulsein umgeht. Ja, und eigentlich schon, nach außen hin schon. Also das größere Problem, denke ich mal, ist dann unser Vater. Also er hat sich wahrscheinlich nicht getraut, unserem Vater das alles zu sagen. Ja gut, aber du, warum geht er auf Distanz zu dir? Das, ja, das verstehen wir halt eben nicht. Oder könnte es sein, dass da doch irgendwie ein anderer Grund auch noch mitschwingt in der ganzen Angelegenheit? Kann ich mir eigentlich jetzt gar nicht vorstellen, weil wir eigentlich immer ein gutes familiäres Verhältnis hatten, alle Mann. Ne? Du weißt gar nicht, wo er wohnt? Nein, absolut gar nicht. Und das ist, also mir macht das unheimlich viel Sorgen, weil ich auch nicht weiß, wie es ihm gesundheitlich geht. Also am 8.10. wurde er 25 Jahre alt. Genau. Und das war ein ganz schlimmer Tag für euch, jetzt verstehe ich das, weil ihr mit ihm nicht feiern konntet. Eben, ganz genau. Also mir fehlt er halt auch sehr. Wann hast du ihn denn das letzte Mal gesehen oder gesprochen? Gesprochen, telefonisch mal irgendwie, oh mein Gott, habe ich überhaupt kein Zeitgefühl mehr, kann ich gar nicht sagen, so direkt jetzt. Also es mag bestimmt ein halbes Jahr mindestens her sein. Und du hast auch keine Ahnung, welche Gegend er sich aufhält? Nein, absolut. Überhaupt nicht, du weißt gar nichts. Also was wir wohl haben, dass also unsere Mutter, die hat also noch ein bisschen Kontoübersicht und hat wohl eine Kontobewegung auch sehen können, aber hat nicht sehen können, wo das genau ist. Was macht er denn vom Beruf? Ja, das wissen wir alle. Alles ist also es ist wirklich ganz... Ich kann fast gar nicht glauben, dass es nur am Schulsein liegt. Ja, eben, das ist ja wirklich das, was mich einfach so auch fertig macht, weil ich nicht weiß, wo wir dran sind. Und du bist eine nette Schwester und würdest gerne mit deinem Bruder Kontakt haben? Ja, natürlich. Sehr gerne. Ja, absolut. Also wie gesagt, er fehlt mir persönlich halt auch sehr und meiner Mutter natürlich auch. Ja. Und meiner Schwester auch, klar. Aber der Vater ist der harte Brocken bei euch in der Familie. Ja, schon so nach außen hin halt immer, aber wir kennen halt besser. Und ich sag mal, ich habe meinem Bruder immer gesagt, also du bist erwachsen, du kannst nicht deine Probleme auf uns an. Nein, er muss auch mit 25 Jahren, muss er wirklich so manns genug sein, dass er da nicht den Schwanz einzieht. Natürlich. Und vor allen Dingen, warum kapselt er sich, wenn es denn wirklich nur darum geht, von seinen Schwestern ab, die ihm ein Gutes wollen? Also das ist die einzige Erklärung, die ich jetzt... Was machen wir jetzt? Jetzt bin ich ganz hilflos. Wir benutzen mal jetzt diese Sendung als Ausrufe-Plattform. Also vermute mal, deshalb hast du auch angerufen. Ja, natürlich. Ich weiß, dass nur sehr viele schwule Lesben diese Sendung gucken. Vielleicht zufälligerweise ist er dabei. Ja. Wie heißt er denn mit Vornamen? Wir nennen nur den Vornamen. Markus. Und der wird dich sicher an der Stimme erkannt haben und 25 Jahre alt und am 18. Geburtstag. Sprich Markus an. Ja. Wenn du möchtest. Markus, mein lieber Bruder, wir vermissen dich alle sehr. Du hast ja auch noch einen Neffen seit einem Jahr, das weißt du auch. Also meine Schwester hat 3 Kinder bekommen jetzt, also so, die kennt er eigentlich auch, wie gesagt, den Jungs noch nicht. Sein Patenkind, mein Sohn, fragt auch ständig nach ihm, er kennt ihn also noch. Bitte, bitte melde dich, wenigstens bei mir oder bei unserer Schwester. Also es wäre mir wirklich sehr damit geholfen, dass ich wüsste, ob du gesund bist, ob du Arbeit hast, geht es dir gut, mehr will ich ja gar nicht. Also, ihr hättet ihn, im Klartext nochmal gesagt, ihr hättet ihn sehr gerne, sehr nahe in eurer Familie, ja, an eurer Familie. Weihnachten steht bald wieder vor der Tür, ne? Und er hat auch deine Telefonnummer, dass wir dafür weiß, wo er dich... Ich bin zwar umgezogen, aber die Telefonnummer ist nach wie vor die gleiche und er soll mich einfach mal anrufen. Also ich weiß nicht, was da los ist, Markus, falls du zuschauen sollst, zuhören solltest, aber dann gib deiner Schwester, die ein offensichtlich sehr großes Interesse an dir hat und eine sehr nette Person ist, zumindest die Chance zu kapieren, warum du dich nicht meldest. Wenn irgendwas anderes noch im Busch liegt, dann erzähl es ihr doch. Oder mach klar Tisch, weihe sie mit ein, damit sie zumindest weiß, warum du so bist, wie du bist. Und wenn es nur am Schwulsein liegt, Mensch, dann tritt sich aber wirklich in den Hintern und ran. Denn es kann einfach auch nur daran liegen, weil wir haben sonst immer ein gutes Familiäres. Mein Gott, wir leben, doch nicht mehr 1950, ne? Oder so. Also, ich hoffe, dass das fruchtet hier, Petra. Ich hoffe das auch, Alles Gute. Ja, ich danke dir. Tschüss. Wenn ihr auch mit mir reden wollt, 0800... Das ist die heiße Nummer hier zu mir, 0800 5678 111, die heiße Telefonnummer, und die Faxnummer, die ist dann vielleicht ein bisschen weniger heiß, aber da kommt ihr auch durch, unter 0800 5678 110. Und wenn ihr faxt, bitte schreibt auch eure Telefonnummer drauf. Vielleicht rufen wir euch dann auch zurück und vielleicht stellen wir, das heißt meine Kollegen, euch dann hier auch in die Sendung und wir reden miteinander. 15 Jahre alt, Sebastian, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Sebastian. Dein Thema. Ja, ich wollte eigentlich gestern schon mal anrufen wegen Eifersuchtsdramen. Ja. Und da bin ich leider nicht durchgekommen. Ja. Ja, auf jeden Fall wollte ich erzählen, dass meine Eifersucht im Knast gelandet ist. Also da. Ich war im Knast wegen Eifersucht. Du warst im Jugendknast? Ja, im Jugendknast. Mit deinen 15 Jahren wegen einer Eifersuchtsgeschichte? Ja. Was hast du angestellt? Ja, ob man davon Eifersucht oder Neid reden kann, auf jeden Fall. Na, erzähl es mal, was vorgefallen ist. Ja, das war ein Mädchen, hinter der war es ja her. Und wie alt war die? Sie war 15. Auch. Und sie hatte auch einen Freund, der war 16. So, zu der Zeit war ich aber noch 14. Das war. So, und das ging mir ziemlich gegen den Strich, dass sie einen Freund hatte. Ja, und irgendwann, dann ist bei mir die Wischung durchgetickt und ich habe ihn so dermaßen zusammengehauen, weil ich bin auch Kampfsportler. Aber da war noch gar nichts gelaufen zwischen dir und dem Mädchen. Nee, da war gar nichts gelaufen. Du warst nur scharf auf die und fandst die toll, optisch und so von der Beobachtung her. Ja, genau. Und ich kannte sie auch so, weil sie geht bei mir in die Klasse. Und da hast du den Typ zusammengeschlagen. Nur weil er der Freund von dem Mädchen war, das du gerne hättest. Ja, genau. Wow. Und das war also ziemlich heftig. Also die Zähne waren teilweise rausgebrochen, das Jochbein war zertrümmert. Die Nase war gebrochen. Vorher bin ich schon mal aufgefragt, straffällig. Ja, und das war dann in den Sommerferien dann danach. Wann war denn das? Im Januar bin ich dann 14 geworden, darauf der März habe ich ihn verprügelt, ja, und dann die Sommerferien musste ich auch direkt in den Knast. Wir reden von letztem Jahr vermutlich. Vom letzten Jahr, ja, genau. Wie lange warst du im Knast? 6 Wochen, die ganzen Ferien. 6 Wochen? Ja. Eigentlich zu wenig, ne, für so eine Sache, oder? Ja, klar, aber ich muss nur sagen, ich bereue es zwar, aber mir tut's nicht leid. Bist du bescheuert? Sebastian, hast du den Arsch offen? Das tut dir nicht leid, wenn du sowas gemacht hast? Ja. Also, weißt du, wenn du mit diesem Mädchen zusammen gewesen wärst, ne, macht man das auch nicht. Aber dann haben vielleicht viele noch ein gewisses Verständnis, dass jemand mal ausrastet. Obwohl es natürlich auch der falscheste Weg ist. Aber in dem Fall war es ja nur idiotisch. Ja. Nein, du hast es ja selbst gerade richtig gesagt. Es war gar nicht mal Eifersucht, sondern einfach Neid. Du bist einfach zu klein, um zu akzeptieren, dass da jemand anderes vielleicht vor dir da war. Ja. Ja, ist so, aber ist nicht in Ordnung. Weißt du, ich sag das jetzt so heftig zu dir, weil ich denke, dass in dir tobt ja ein Tier unter Umständen. Ja, eigentlich weniger. Also die Leute, die mich kennen so, also ich bin eigentlich so kein aggressiver Typ. Ich bin nicht provozierend oder so. Ich gehe halt zwar keinem Streit aus dem Weg, aber... Du gehst keinem Streit aus dem Weg, das ist mir schon klar. Du warst vorher auch schon auffällig geworden. Was hast du denn da angestellt? Ja, da waren halt auch viele Schlägereien. So Schlägereien, also ich hatte immer was mit Schlägereien und Gewalt zu tun. Ja, klar, aber dazu muss ich sagen, ja gut, ja, Leute haben mich nicht zuerst geschlagen, aber provoziert halt. Ja, aber das ist immer das alte Lied, provoziert. Es ist ja manchmal auch ziemlich kleinkariert, sich provozieren zu lassen. Ja, gut. Der Klügere lässt ja vieles an sich abprallen. Ja klar, aber so bin ich der Meinung, so lernen die, sie machen es so schnell bei mir nicht mehr. Ja, und du sitzt im Knast, na toll. Nee, also weißt du, Sebastian, ich habe jetzt so heftig reagiert deshalb, weil ich Sorge habe, dass du irgendwann vielleicht noch heftiger ausrastest und eine ganz große Dummheit begehst. Dass jemand wirklich schwerst verletzt ist oder gar stirbt an den Verletzungen. Er ist dein Leben versaut, du bist erst 15 Jahre alt. Ja, ja. Und jetzt hast du es noch im Griff. Du hast 2 Warnschüsse schon hinter dir. Jetzt kannst du noch, du musst dich einfach mehr in den Griff kriegen. Ja, ich sag ja, das war schwer. Wie gesagt, ich schaff's. Ist jetzt kein Geschwätz eines Älteren. Komm. Ja, ja, klar, ja, ja. Ich meine das wirklich sau ernst dir gegenüber jetzt im Moment. Ja. Du hast dich bei dem Typ auch nicht entschuldigt? Nein. Scheiße. Weißt du, das hätte mich jetzt beeindruckt, wenn du gesagt hättest, ja, ich bin zu dem gegangen und ich habe mich entschuldigt. Ich habe dem eine Flasche, irgendein Geschenk mitgenommen und mich entschuldigt. Ja, ich sag ja, wenn es mir leid getan hätte, hätte ich mich bestimmt bei ihm entschuldigt, aber darf mir ja nicht leid tun. Aber warum tut es dir denn nicht leid? Du hast doch nur wirklich Unrecht begangen. Ja, ich weiß, ja, aber ich weiß nicht, also... Dann zwing dich doch dazu, auch über deinen eigenen Schatten zu springen und gegen deinen eigenen Schweinehund vorzugehen. Du kannst dich heute noch entschuldigen bei dem. Das geht heute auch noch. Du kennst den wahrscheinlich, der läuft ja noch über den Weg irgendwie, oder? Ja, ab und zu mal. Der lag bestimmt im Krankenhaus, ne? Ja, klar. Ja, klar. Ist mehrmals operiert worden. Na toll, dann Platte, alles. Siehst du mal. Also ich finde, das ist noch nicht zu spät. Da brichst du dir wirklich keinen bei ab. Im Gegenteil, also mich würde das sehr beeindrucken, wenn du das machen würdest. Das ist auch Männlichkeit, auch mal zu einer Scheiße zu stehen, die man angerichtet hat. Ja klar, aber wenn man überlegt, was ich mit dem angerichtet habe, der schickt mich doch sofort wieder weg. Versuch's doch ganz einfach. Oder schick dem, oder schreib dem das zumindest. Ja. Zeig's nur irgendwie. Was hat denn das Mädchen? Hast du mit der mal irgendwann geredet darüber? Ja, die war ja zu mir gesagt, dass ich ein Arschloch bin. Mhm. Und dann hat sie mich gefragt, warum ich das getan habe. Da habe ich zu ihr gesagt, ich bin dir keine Rechenschaft schuldig. Mhm. Habe ich umgeritten gegangen. Ja, aber siehst du mal, so kommst du auch nie an das Ziel, das du gerne möchtest. Das du erreichen möchtest. Du bist bei den Mädchen für alle Zeiten durch. Ja, wer findet denn sowas gut? Da kriegt man ja einen Schrecken und denkt, was ist das für ein brutaler Assi, ne? Mhm. So kommt es ja rüber dann letztendlich. Ja, klar. Entschuldigst du dich bei denen? Ja, ich versuch's, also. Weißt du was, Sebastian? Ja. Was haben wir heute? Mittwoch, ne? Ja. Können wir nächste Woche Mittwoch nochmal telefonieren? Ja. Und dann will ich hier etwas hören. Du weißt was? Dann erzählst du mir, wie du dich bei dem entschuldigt hast, was du gemacht hast. Ja, okay. Eine Woche. Eine Woche, ja, okay. Und wenn du das machst, dann hast du bei mir ein Steinbrett. Ich versuch's, okay? Wir melden uns bei dir. Das ist jetzt also nicht einfach, das ist hundertprozentig, ne? Meine Kollegen in der Redaktion haben mitgehört. Ja. Deine Telefonnummer haben wir melden uns bei dir. Ja, okay. Nächste Woche Mittwoch. Sebastian, 15 Jahre und wir alle wissen Bescheid, um was es geht. Ja, okay. Ja? Bis nächste Woche. Wir unterhalten uns auch, wenn du das nicht gemacht hast, ne? Ist klar. Ja, okay. Wir unterhalten uns nächste Woche Mittwoch wieder. Alles klar. Bis nächste Woche. Tschüss, Sebastian. Okay. Tschüss. Nina ist jetzt hier, 17 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hi. Nina, geh bitte ganz nah ans Telefon. Ja. Ja, so ist es schön. Was ist dein Thema? Mein Thema ist also mein Daddy eigentlich und mein 18. Geburtstag, also es hängt so zusammen. Wann hast du den 18. Geburtstag? Wann, ja. Am 25. Oktober. 25. Oktober ist ja nun schon bald, ne? Mhm. Wann ist es? Nächste Woche, ne? Ja, übernächste Woche Montag. Übernächste Woche Montag. Ah. Mit Nina 18. Ja. Und, aufgeregt? Ja, so toll finde ich das nicht, ehrlich gesagt. Also, warum? Ja, weil ich hatte ziemlich viel Stress mit meinem Daddy. Mhm. Und wegen dem habe ich auch versucht, mich, also zwei Tage nach meinem 16. Geburtstag, habe ich versucht, mich umzubringen. Wie hast du das gemacht? Mit Schlaftabletten. Wie viel hast du genommen? 80. 80 Schlaftabletten? Ja. Wo hast du die genommen? Ja, bei mir zu Hause im Zimmer. Also. Du hast 80 Schlaftabletten in dich hineingeschüttet? Mhm. Abends? Ja, abends nachts. Und du hast sie runtergeschluckt, bist ins Bett gegangen? Ja. Und dann? Habe ich gedacht, ich schlafe schön ein. Ja, wie was passierte dann? Ja, ich habe voll die Halluzination gekriegt und alles. Und also ich habe wohl gedacht, da steht jemand in der Tür und will eine CD haben. Und dann wollte ich im Zimmer rumlaufen und die CD holen und hatte dann wohl Gleichgewichtsstörungen und bin gegen alle möglichen Schränke gefallen. Mhm. Und das hat meine Mutter dann wohl gehört. Du hast, du wohnst zu Hause noch? Mhm. Ja, ja. Und hat die denn gleich kapiert, was mit dir los ist? Oder hast du es erzählt? Ja, nee, die haben gedacht, ich hätte epileptische Anfälle oder sowas. Und dann haben die wohl einen Krankenwagen gerufen und jemand, ich hätte Drogen genommen. Mhm. Ja, und dann irgendwann hat mein Vater dann die leeren Schachteln gefunden und ist dann da hingefahren und dann... Und dann haben die, nutzte das noch irgendwas mit Magen auspumpen oder war das schon... Ja. Das ging noch? Ja, klar. Mhm. Also ich habe noch Glück gehabt. Wie lange warst du im Krankenhaus? 3-4 Tage. Mhm. Und dann hinterher, also 4 Monate, haben die mich dann gleich in eine Klapse gesteckt. Was dann weniger schön war, wahrscheinlich. Ja, weiß nicht, also... Oder? Das ist eine Erfahrung, die man mal gemacht haben muss. Ja. 80 Schlaftabletten, wie bist du an die Schlaftabletten gekommen? Ich habe den ganz normal aus der Apotheke geholt. Ja, man, das ist ja das Schlimme, man kann das ja auch alles kaufen. Das ist ja, ja. Vielleicht zugänglich. So, das war dein Selbstmordversuch mit 16, ne, sagst du? Ja. Aber der Vater ist das Problem. Erzähl mal, warum ist der Vater das Problem im Zusammenhang jetzt auch mit dem 18. Geburtstag? Ja, weil, also der hat mich, also ein paar Jahre nach vorher schon ein Stück Scheiße behandelt und hat immer meinen Bruder vorgezogen und... Der wohnt aber auch bei euch im Haushalt, ne? Mein Vater? Mhm. Nee, nicht mehr. Nicht mehr? Nee, meine Eltern haben sich jetzt getrennt, auch vor ein paar Monaten. Ah ja. Mhm. Ja, und dann hat er den mal voll bevorzugt und der war super in der Schule und ich war mal die Dumme und Schlechte und bei mir ist echt alles schief gelaufen und irgendwann habe ich dann echt gedacht, ich pack's nicht mehr. Mhm. Und ich habe den also immer was vorgespielt hat, also so heile Welt und es hat auch keiner gemerkt und naja, irgendwann war es dann wohl ein bisschen zu spät. Ja, und dann hat sich der auch so, also hat er sich auch so ein bisschen geändert und war wohl ganz nett immer und ich gedacht, oh klasse, jetzt endlich. Hat er sich denn geändert nach diesem Selbstmordversuch? Ja, der, also wir durften, in einer Zeit darf man aus der Klinik immer am Wochenende nach Hause und hat er mich immer abgeholt und da war mal alles voll klasse. Also der hat dann gefragt, wie es war und was weiß ich nicht alles. Also, also Sachen, die ein Vater halt fragt, ne? Dennoch schwingt jetzt in deinen Erzählungen ein dickes Aber mit. Höre ich das richtig? Ja. Nämlich? Ja, so, mein Daddy hat halt gesagt, er kommt nicht zu meinem 18. Geburtstag. Kommt nicht. Nein, und also der behandelt mich jetzt auch wieder ein Stück Scheiße. Und du möchtest gern, dass er kommt? Ja, also ich meine... Du hast ihn eingeladen. Bitte? Du hast ihn eingeladen. Ja, also ich habe ihn gefragt, ob er kommt, weil er zu meinem Abschluss von der Schule auch nicht gekommen ist und... Ja, was ist denn mit ihm los? Warum kommt er nicht? Mit welcher Begründung? Ich weiß nicht. Also ich denke mal, dass er jetzt nicht mehr mit mir klarkommt, weil ich genau das gemacht habe, was er die ganzen Jahre über machen wollte. Nämlich? Also mit dem Selbstmordversuch. Verstehe ich nicht. Weil also, du genau das jetzt machst, was er die ganzen Jahre wollte? Ja, er war früher wohl Alkoholiker. Mhm. Und naja, also er hätte eigentlich schon früher Therapie machen müssen und das hat er aber nie gemacht. Mhm. Und also der ist, weiß nicht, total verbissen und ach so, ich verstehe. Auch keine Freunde und nichts. Und also ich denke mal, dass er das wirklich vorhat. Ich habe ihn mal darauf angesprochen, aber er hat nichts dazu gesagt. Aber das ist eigentlich für mich also persönlich so eine klare Antwort. Also du würdest auch sagen, dass er im Moment auch noch voll Alkoholiker ist? Nein, nein. Ja, so trocken, ne? Ich weiß nicht, ob er jetzt wieder angefangen hat, ich weiß es nicht. Also mittlerweile, der war früher voll ordentlich und jetzt läuft er rum wie ein Penner, wirklich. Also was macht gegen Penner jetzt, aber... Was macht er vom Beruf? Er ist arbeitslos. Arbeitslos. Meine Eltern hatten früher ein Geschäft und das lief auf dem Namen meiner Mutter und dann... Was sagt deine Mutter denn zu der ganzen Geschichte? Zu welcher, dass mein Vater jetzt nicht kommt oder was? Ja. Ja, die ist ziemlich sauer, ne? Also mal, ich habe zu meiner Mutter echt ein total geiles Verhältnis und... Du hast ihn angerufen. Ja, wir haben uns mal getroffen. Und da hast du gesagt, hier, ich möchte gerne, dass du am 25. kommst. Ja. Und was hat er da ganz genau gesagt als Antwort? Er hat gesagt, dass er das nicht macht. Das wüsste ich auch, weil Mama halt da wäre. Ach so. Also ach er so. Kann nicht anrufen. Er kann, er wird auch hier so, also wir wohnen jetzt im... Aber Nina, warte mal, das ist natürlich verständlich jetzt. Ja, das liegt vielleicht gar nicht nur an dir. Vielleicht käme der sogar, wenn du ganz alleine deinen Geburtstag irgendwo feiern würdest. Sondern es liegt auch an der Problematik deiner Eltern. Ich weiß, ich glaub's nicht. Na ja gut, aber wenn er doch sagt, weil Mama da ist, das deutet doch darauf hin, oder? Ja, aber dann frage ich dich eins, wenn ich weiß nicht, hast du Kinder? Nee. Ja, stell dir vor, du hättest Kinder, ja? Mhm. Und deine Tochter wird 18. Ich meine, normalerweise, weiß nicht, sagt man immer 18 ist ein super tolles Jahr und hast du nicht gesehen. Und dann würdest du doch wenigstens anrufen, oder? Mhm. Und das macht er nicht. Wacht's mal ab. Noch ist ja... Nein, er macht's nicht. Er wird's nicht machen. Glaub's mir. Ja, das ist natürlich sehr traurig. Das ist wirklich sehr traurig. Und ich weiß ja nur nicht, was da alles in dem Mann vorgeht und wie die Familienverhältnisse sind. Vielleicht kannst du ihn erreichen? Telefonisch geht das? Klar. Ja. Mach doch noch einen Versuch. Wenn du, ruf ihn doch nochmal an und sag, pass auf, ich verstehe, wenn du nicht kommen möchtest wegen Mama, lass uns doch einen Tag später zusammen Pizza essen gehen. Wir beide alleine. Da ist aber auch wieder ein Problem. Nämlich? Er sagt jetzt, er hat sich scheiden, beziehungsweise er lässt sich scheiden oder wie auch immer. Und er hat sich halt verändert. Also er hat nach meinem Schulabschluss hat er halt bei mir angerufen und gesagt, komm Nina, wir gehen jetzt zusammen raus. Und hat mir dann irgendwas vom Geburtstag erzählt und was weiß ich nicht alles. Und das sollte dann eine Überraschung sein. Und weil er doch nicht mitgegangen ist, wollte er dann mit mir eine Disco, ja? Ja, und dann sind wir irgendwo hingefahren. Und das Erste, was ich gehört habe, war, Nina, du stellst dich nicht dahin, da und da auch nicht. Da hinten stehen die Deutschen und gucken bei den ganzen Leuten da, weißt du, sind am Baggern und hast du nicht gesehen. Da hinten bei den Holländern stehe ich dann meistens. Also er macht dir Vorschriften ständig? Nein, aber weißt du, ich wäre ab 12 Uhr alleine, hätte ich da rumlaufen müssen. Weil er halt nach irgendeiner anderen Frau geguckt hat. Ob er irgendwo anders findet. Und Nina, weißt du, wenn das so krass ist und wenn du, dann würde ich fast jetzt sagen, dann lass ihn erstmal eine Weile in Ruhe. Du kannst dieses Familienglück ja auch nur nicht erzwingen, was du gerne hättest. Nein, das will ich nicht. Dann lass es erstmal laufen, in der Hoffnung, dass sich da vielleicht in den nächsten Jahren etwas verändert und dass von ihm aus auch etwas kommt. Weil mehr kannst du ja auch nicht machen, als ihn jetzt so einladen. Und du bist voller Skepsis, was andere Aktionen betrifft. Ich bin da ratlos. Ich weiß nicht, was man da noch machen könnte. Außer vielleicht dann doch nochmal, wie ich es gerade gesagt habe, nochmal einen Anlauf, dass du mit ihm alleine nochmal bist und vielleicht auch nochmal das Gespräch mit ihm suchst. Dass er das dann wirklich dir richtig erklären soll, warum er sich dir gegenüber so verhält. Das kannst du vergessen. Ja, aber siehst du, wenn du das so alles sagst, dann... Nein, wirklich, du kannst wirklich knicken. Ich hab's ja, aber dann, versucht, ja, das aber dann, du nicht. Gut, aber dann muss ja irgendwann mal eine Konsequenz gezogen werden. Die Konsequenz, so hart sie ist, du musst dich erstmal von deinem Vater verabschieden. Ja, deswegen habe ich auch eigentlich angerufen. Also ich habe meinem Vater vor ein paar Monaten mal gesagt, wenn das nicht anders läuft, dann bist du für mich gestorben. Vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht. Damit er aber auch kapiert, dass du dich auch konsequent verhältst. Er hat ja vielleicht bisher die Erfahrung gemacht, dass du doch immer wieder ankommst und das Gespräch suchst. Wenn er jetzt richtig realisiert, dass du, Nina, das ernst meinst, vielleicht wacht er dann ja auf und er kommt in ein, zwei Jahren doch nochmal von einer ganz anderen Seite auf dich zu. Ja, mein Problem, ich kann es nicht. Weißt du, wie weh das tut? Ja, glaube ich. Das ist Wahnsinn, wirklich. Es ist wirklich aber Wahnsinn. Aber was willst du noch machen? Du hast mir so viel erzählt, du hast alles ausgeschöpft. Jetzt feier deinen Geburtstag am 25. mit deinen lieben Menschen um dich herum und im Herzen ist man natürlich dann traurig, wenn ein anderer nicht da ist, auf einer Geburtstagsfeier, den man gerne auch hätte. Ja, weißt du, ich kann keine Freunde haben. Also ich meine, weiß ich nicht. Also wirklich, also ich weiß auch nicht, es liegt einfach nur an mir, aber ich habe keine Freunde, ich habe nicht, im Grunde habe ich Freunde, aber ich ertrage es wirklich nicht, wenn ich mit Leuten oft zusammen bin oder so. Das ist natürlich jetzt noch eine ganz andere Problematik, ne, ja, die wir jetzt auftun. Jetzt reden wir schon so lange mit deinem Vater. Jetzt möchte ich dir einen Vorschlag machen, ich merke, dass da noch so viel brodelt bei dir rundherum. Ja. Red doch noch ein klein wenig mit meiner Psychologin, mit der Petra. Ja? Ja. Du kennst das Verfahren, du legst auf und wir, das heißt die Petra, ruft dich gleich nochmal an. Von Herzen alles Gute, okay, und lass ihn erstmal, glaube ich, in Ruhe. Alles Gute. Okay, tschüss, danke. Nina. Ciao. Ciao. Jetzt geht's weiter. Hier ist Radio 1 Live übrigens und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefontalkshow Domian. Und jetzt ist am Telefon ein junger Mann namens Michael, der ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Michael. Ja, mein Thema ist irgendwie Spannung, Stress in meiner WG und es geht um das Verhältnis von mir zu meiner Mitbewohnerin Bianca. Also wie groß ist die WG? Die WG ist, ja, sind drei Leute. Drei? Mit mir. Das ist Michael und Bianca und Sebastian, der hat da nicht ganz so viel mit zu tun. Ich schreibe mir das mal auf, damit ich mir das gut vorstellen kann. Bianca und Sebastian. Klar, und halt Michael. Und Michael, klar. Ja, und die Situation ist halt folgendermaßen, die Vorgeschichte ist irgendwie vor zwei Jahren, da war es so, dass ich eine Beziehung, ein Verhältnis mit einer Frau hatte, vier Monate lang, sie war irgendwie 17, wurde gerade 18, ich war 24, ich habe zu der Zeit bisexuell gelebt und habe ich ihr auch gesagt, sie fand das okay und hat das vollkommen akzeptiert, aber für mich war schon zu dem Zeitpunkt irgendwie, na, ersehbar, klar noch nicht, sonst hätte ich es ja nicht gemacht, dass das irgendwie so das letzte Mal war mit einer Frau oder so, wenn das nicht funktioniert. Weil ich hatte irgendwie schon so auch den Draht zu Männern ziemlich. Und ja, irgendwann habe ich halt realisiert, ich habe die wirklich sehr, sehr lieb zu dem Zeitpunkt gehabt und auch immer noch. Aber ich habe sie halt nicht geliebt, so wie ich denke, dass man jemanden für eine Beziehung irgendwie lieben sollte. Tja, und als ich das dann halt wirklich so für mich realisiert habe, habe ich halt die Beziehung oder das Verhältnis beendet. Ja. Ja, wir hatten dann eine Zeit lang sporadischen Kontakt, meistens von ihr initiiert irgendwie. Und meine Annahme war halt, dass sie da drüber hinweg ist. Mhm. Ich hatte sowieso nicht das Gefühl, dass sie... Jetzt bin ich ganz gespannt, wie du den Bogen zur WG drehst. Ja, das braucht ein bisschen. Naja, mach mal ein bisschen kompakt, damit wir alle Leute gut bei der Stange halten können. Alles klar, also ich meine, ich hatte sowieso nicht das Gefühl, dass das so schlimm bei ihr war. Ja. Anfang 98 bin ich 80 Kilometer weit weggezogen. Ja. Und hab dann irgendwann, Anfang 99. Und hab dann irgendwann in der Mitte des Jahres mir überlegt, ich möchte gerne in eine WG ziehen, hab mit ihr telefoniert, mal wieder und... mit dem Mädchen? Ja, mit der Bianca, genau. Und ach, Moment, halt. Dieses Mädchen Bianca in deiner jetzigen WG, ja, das ist die, in die du damals verliebt warst, mit der du eine Beziehung hattest. Richtig, genau. War nicht ganz klar am Anfang. Ja, jetzt ist es hoffentlich klar. Jetzt ist es ganz klar. Also du lebst in einer WG mit einer Ex-Geliebten, genau, mit der du mal zusammen warst. Genau. Und du hast dich jetzt aber vom Bisexuellen mehr verabschiedet und bist schwul. Lebst richtig, schwul. Ich lebe jetzt absolut schwul. So, und jetzt könnte ich mir fast schon vorstellen, dass es da Probleme gibt. Richtig. Ich meine, wir haben halt dann telefoniert, wir haben überlegt, in eine WG zu ziehen. Sie wollte hier in der Stadt auch studieren. Mhm. Und irgendwie meinte sie auch, es ist kein Problem für sie, weil ich sie danach befragt habe und so. Okay, es ist dann zu der WG gekommen. Richtig. Jetzt erkläre mir die aktuellen Probleme, weswegen wahrscheinlich du angerufen hast. Ja, vor 4 Tagen war das halt so, dass sie meinte, ja, ob ich wüsste, also sie hatte mir schon mal irgendwann erzählt, dass sie halt ziemlich heftige Empfindungen für mich hatte, das, was ich nie so realisiert hatte. Wusstest du das eigentlich, als ihr diese WG gegründet habt? Dass nein, sie immer noch da wusste ich, dass sie irgendwann einmal... ziemlich heftig für mich empfunden hat. Aber du hast gedacht, das ist abgeklärt. Ja, sie hat das auch so, ich meine, ich habe sie natürlich dahingehend extra befragt. Sie hat so dargestellt. Ja, sie hat dargestellt. Aber es stimmt nicht so. Nee, es stimmt nicht so. Vor 4 Tagen war halt, saß man am Frühstückstisch und sie meinte, ich habe echt ein Problem. Meine Empfindungen für dich sind ziemlich stark. Was sie da ganz genau mit meinte, naja, ich denke mal, ist klar irgendwie. Und dass die Situation für sie schwer ist. Ja, und für mich ist das halt eine super geile WG gewesen. Das war sehr geil, wirklich sehr angenehm und schöne, geile Atmosphäre. Und ja, ich frage mich halt, was nun, weil das hat natürlich so ein bisschen zerstört. Hast du einen Freund? Nee, ich habe leider im Moment keinen Freund. Aber du hast öfters Herrenbesuche zu Hause. Ja, sie weiß, dass ich halt Kontakt zu Männern habe. Das heißt, es kann also passieren, dass du mit einem Mann zugange bist in deinem Zimmer und die Arme nebenan schläft und das weiß. Ja, ich glaube nicht, dass das wirklich das Problem, ihr Problem ist. Sondern? Ja, sie sagt halt, es ist schwer, mich zu sehen und irgendwie halt damit umzugehen. Dass sie sich halt danach sehen würde, manchmal irgendwie in meiner Nähe zu sein oder so. Also es geht gar nicht so primär um Sex, sondern sie sucht wirklich auch, die auch, alles. Auch, aber wenn du möchtest, kann sie dir das gleich selber erzählen. Ist sie da? Ja, sie sitzt im Nebenzimmer und sie weiß auch, dass wir sprechen. Sie hat uns zu und fern. Würde ich gerne machen. Denn ja. ich glaube, Michael, lass kurz zu dir noch. Ja. Ich glaube, das ist jetzt wirklich das Problem von Bianca und nicht dein Problem. Ja. Und deswegen ist es fantastisch, wenn ich mit ihr reden kann. Dann winkst du mal rüber. Ja, machen wir. Das Problem, was ich halt nur hatte, war... Bianca, geh mal ins andere Zimmer. Ja. Alles klar, ich gebe dir Bianca. Ist sie da? Ja, klar. Ja, okay. Ciao, Domian. Ja, ciao. Hallo Domian, hier ist Bianca. Hallo Bianca, ist das alles so korrekt, wie Michael das erzählt hat gerade? Ja, klar. Also für mich ist die ganz entscheidende Frage, als ihr die WG gegründet habt. Wie lange ist das her, wann war das? Das ist jetzt 2,5 Monate ungefähr, also noch recht frisch alles. Haben wir das gemacht. Ja, da hast du dem Michael quasi signalisiert, dass die Sache gegessen ist zwischen euch beiden. Ja, nee, bevor wir telefoniert haben, oder wo wir telefoniert haben, haben wir das dann irgendwie schon so geklärt, dass das für mich dann auch okay ist, wenn wir zusammenziehen, dass ich auch nicht mal so viel empfinde und ich hatte auch super viel Angst vor, mit ihm zusammenzuziehen. Das war auch ganz klar und es war in den ersten Monaten, wo wir hier gewohnt haben, auch noch okay, bloß dann teilweise irgendwie, wenn er da nicht da war oder so, dann ist das schon irgendwie so ein bisschen in mir hochgekommen. Aber du wusstest vorher ganz klar, der Junge ist schwul und du wusstest ganz klar, der Junge will nichts mehr von dir letztendlich im Sinne einer Liebesbeziehung wissen. Das war dir klar, ne? Das ist mir super klar. Also ich sehe, dass das irgendwie, wie er schwul rausgeht, gehe mit ihm mit und das ist irgendwie super klar. Das ist super klar, aber auch super schmerzhaft für dich, ne? Dass er schwul weggeht oder dass er irgendwie... Ja, nee, wenn du das sogar... Männern hat, ist nee, wenn, egal. Ja, wenn du sogar mit ihm zusammen ausgehst und er den Jungs nachguckt, tut das nicht ein bisschen weh? Nee. Das nicht, es sei dann, er erzählt von seiner letzten Beziehung, wo er verliebt war, wo er einigermaßen, wo das funktioniert hatte. Das tut mir wohl weh. Hand aufs Herz. wenn eine Zauberfee zaubern könnte, dann würdest du ganz gerne am liebsten haben, dass er sich wieder in dich verliebt. Was ist denn das für eine Frage? Ja, eine Frage. Ist ja wohl, die Antwort kannst du ja wohl schon denken, ja, oder? Ja, so ist es, ne? Außerdem hört er ja zu. Ach ja, das ist jetzt alles so intim. Darf ich was Böses unterstellen? Was denn? Das tue ich, tu's mal einfach. Mhm. Du bist bewusst in diese WG gegangen, um dich an ihn und ihn an dich zu binden. In der Hoffnung, du hast die WG instrumentalisiert, in der Hoffnung, dass vielleicht doch irgendwas sich verzahnt. Nicht sehr bewusst. Vielleicht im ersten Monat, wo ich denn hier schon gewohnt habe, klar. Habe ich mir das dann schon gedacht. Bianca, wie kannst du dir das antun? Ich weiß nicht. Ich erahne all deine Gefühle. Und ich erahne auch den Schmerz, den du da mitmachst. Wenn du tagtäglich damit konfrontiert wirst, in einer Wohngemeinschaft mit jemandem zu leben, mit dem du gerne eigentlich zusammen wärst, und du kriegst ständig das präsentiert, das Nein präsentiert. Ja, Mensch, Domian, das ist genau, da liegt der Hund begraben. Das ist nämlich so, dass ich irgendwie vor ein paar Tagen irgendwie dann dachte, vielleicht habe ich mich dann doch ein bisschen übernommen, hab ihn darauf angesprochen, dass ich sehr viel für ihn empfinde. Und die hatten dann auch schon ein ziemlich heftiges Gespräch und sie haben dann auch schon überlegt, wer wohl ausziehen würde. Ja, dann habe ich irgendwie schon eine Nacht darüber irgendwie nachgedacht und dann ist mir aufgefallen, dass mir aber die Sache an sich in der WG viel mehr wert ist. Mein Leben jetzt momentan viel mehr wert ist, weil... die Sache in der WG dir viel mehr wert ist. Du willst nicht loslassen, das ist es. Weißt du, was ich jetzt wirklich spontan sage? Bianca, geh raus. Geh aus der WG raus. Tu es dir nicht an. Das ist masochistisch, was du da veranstaltest. Und du blockierst im Übrigen dein eigenes Leben, weil du hast ja gar keine Offenheit für eine andere Beziehung oder für andere Jungs, andere Männer. Du hängst ja nur an Michael irgendwo. Michael morgens, Michael abends, Michael beim Frühstück, Michael beim Putzen. Ist das ja auch nicht. Ja gut, aber du bist ja ständig konfrontiert mit ihm. Geht, aber halt schon ab und zu mal suche ich schon seine Nähe, ist klar. Ja, aber wenn man rund um die Uni. Nee, aber wenn man in einer WG wohnt, ist man ja nun doch sehr eng zusammen. Ja, klar, das ist auch schön so. Also mein ganz klarer Tipp, raus aus der WG. Das ist alles, was du mir geben kannst. Ja, das ist das Einzige und ich glaube auch das einzig Richtige. Und wenn du dann bemerkst, vielleicht nach einer gewissen Zeit, dass du mit ihm auf so einer freundschaftlichen Ebene zurechtkommst, dann ist es ja noch okay. Aber du musst erstmal eine Distanz schaffen für dich. Weil du wirst immer wieder den Schmerz empfinden und immer wieder mit der Realität konfrontiert sein. Und stell dir mal bitte vor, es passiert vielleicht demnächst, dass er sich richtig verliebt in einen Mann. Und dann kriegst du das Getuchtel auch noch mit in der WG am Frühstückstisch. Das ist die Hölle. Das wäre ein Grund auszuziehen, auf Stunde. Ja, aber lass es doch erst gar nicht so weit kommen. Geh doch vorher. Ich kann es mir ja durch den Kopf gehen. Ne? Ja, ich bitte darum. Ja. Bianca. Ja, Mensch. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss, Bianca. Tschüss. Tschüss. 1.33 Uhr und 1. 33 Sekunden. Jetzt machen wir Pause. Uhr 34 und 44 Sekunden, das haben wir ja super getimt. Hier ist Radio 1 live und das ist wieder Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht ist sicher offen für alle Themen. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, unter 0800 5678 111. Wer von euch im Köln-Bonner Düsseldorfer Raum wohnt und wer von euch Heller von Sinnen mag und den Domian mag und sich gerne die beiden angucken möchte, es gibt eine Benefiz-Veranstaltung am Sonntag, kommenden Sonntag, hier in Köln im Gloria. In Gloria in der Apostelstraße um 19.30 Uhr geht es los. der Lesen der Domian und die von Sinnen aus ihrem aktuellen Buch vor. Eine Benefizveranstaltung im Gloria am Sonntag um 19.30 Uhr. Jetzt bin ich verbunden mit Christian. Und Christian ist 19 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Christian, schönen guten Morgen. Was ist dein Thema? Und zwar, ich habe das folgende Thema. Ich bin Albino. Du bist auch ein Albino? Ja, ich bin ein Albino. Ich hatte am... die Sendung habe ich gesehen. Hast du gesehen? Zum ersten Mal in meiner Sendung am Montag ein junges Türkin. Ja. Die 16 Jahre alt war und erzählt, dass sie ein Albino ist. Und große Probleme damit hatte. Ja. Du bist 19 Jahre. Ja. Beschreibe dich nochmal. Ja, ich bin 19, weiße Haare, weiße Haut, rote Augen. Ganz rote Augen? Rote Augen, ja. Mhm. Aber ich habe keinen Sehfehler. Du hast keinen Sehfehler? Ich sehe gestochen scharf, also jetzt. Ich muss immer nach den Augen fragen, weil ich habe nämlich einen Albino noch nie so richtig so Gesicht zu Gesicht gesehen. Ja. Sind die Augen wirklich so, wie man das, entschuldige, wenn ich den Vergleich gebrauche, wenn man das in der Tierwelt so, da habe ich schon mal, ich hatte einen Hamster, der war ein Albino, sind die Augen ganz knallrot? Die Iris. Die Iris. Die Iris. Ja. Da hier diese, da die Pupille, die ist schwarz. Mhm. Die Iris ist rot. Sonst natürlich die Haut ist die sehr, Haut, sehr hell. Weiß. Und weiße Haare. Wie ist das so mit Schambehaarung? Ist sie auch weiß? Ja. Auch ganz weiß. So. Mhm. Naja. Nun hat Chaukan, hieß glaube ich das Mädchen. Ja. Chaukan, genau, am Montag. Erzählt, dass sie so große Schwierigkeiten damit hat. Wie ist das in deinem Leben? Ja, ich habe halt Probleme, Mädchen damit anzusprechen. Also super Probleme damit. Ja. 19 Jahre alt, hattest du schon mal eine Freundin? Nee, hatte ich nicht. Eigentlich. Wie reagieren denn die Mädchen? Ja, erstmal erstaunt im ersten Augenblick. Mhm. Im ersten Augenblick erst super erstaunt. Mhm. Ja, die rote Augen halt. Mhm. Dann, ja, ich habe halt selber auch Komplexe wegen der Augen und so. Also die Augen machen die am meisten zu schaffen? Die Augen am meisten, nicht, ja. Nicht die helle Haut? Die helle Haut gar nicht mal. Und die Haare auch nicht, kann man ja notfalls färben. Wollte ich gerade fragen, bist du auf die Idee schon mal gekommen, die Haare zu färben? Nee, eigentlich stehe ich dazu, bis auf, naja, die Augen halt und Ich damit komplett. Wie trägst du die Haare? Sind die lang, kurz? Ja, schulterlang, ne? Schulterlang? Schulterlang. Das sieht ja wahrscheinlich abgefahren aus, ne? Ja, mein Gott. Schulterlanges weißes Haar. Schulterlang, ja. Doch. Also das heißt ja sogar, dass du in gewisser Weise stolz auf deine Haare bist, ne? Wenn du sie so präsentierst. Ja, nicht so. Nicht? Ja, ich wäre schon froh, wenn ich kein Albino wäre, sagen wir mal. Ja, natürlich, klar. So, die sind erstmal erstaunt, wenn du sie ansprichst. Ja. Und dann, wie geht's dann weiter? Ja, dann erstmal wird gefragt, dann, wieso hast du so rote Augen? Also das ist immer gleich Thema dann, das Albino? Ja, das ist immer das gleiche, das gleiche Schema F. Mhm. Ja. Das ist halt so. Aber es hat sich dann noch nie irgendetwas weiter ergeben? Nie weiter ergeben. Ich war auch schon mal verknallt in so ein Mädchen, aber die hatte einen Freund, da hat sich das für mich erledigt. Seitdem habe ich auch nie wieder irgendwie gefragt. So. Mhm. Hast du denn das Gefühl, dass so die Mädchen schon, die dich interessieren, letztendlich deshalb auf Abstand gehen, weil die nicht mit einem Albino zusammen sein möchten? Ich denke mal, dass das so ist. Könnte sein, doch. Ja. Ja. Aber du hast vielleicht auch Pech gehabt bisher. Ich bin auch ganz sicher, dass es Mädels gibt, denen das egal ist. Ja. Die halt den Christian sehen und nicht nur die roten Augen. Und aus dem rote Augen können ja auch sehr schön sein. Also wir sind es nur nicht gewohnt, ne? Ja, ich finde, es hat ja auch was sehr Abgefahrenes, ne? Rote Augen zu haben. Ja, mein Gott. Ist ja auch was Besonderes irgendwie. Ja. Also, sag mal, nun gibt es ja, ich bin da nicht so ganz informiert, so Kontaktlinsen, die gefärbt sind. Ja, da habe ich auch schon mal dran gedacht, aber das ist nicht so mein Ding. Also wenn du da so große Probleme mit hast, ich weiß nicht, ob das geht, dass du dir dann braune oder was ich, grüne Augen oder blaue Augen oder so reinpfeifst. Ja, gedacht habe ich da schon mal dran, aber wie gesagt. Also wenn dir die Augen so zu schaffen machen und wenn du da so komplexe wegen hast, würde ich mich mal bei einem Augenoptiker beraten lassen. Ja, wie gesagt, weil ich jetzt Albino bin, ich habe da keine Probleme mit in der Öffentlichkeit, nur halt bei Mädchen so. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn du durch die Straßen gehst mit deinen langen weißen Haaren, dass die Leute schon gucken, ne? Oder? Die gucken ganz schön, doch. Und gab es schon blöde Bemerkungen? Auch ja, doch. Ja? Da kommt mal so ein Spruch von Rotauge bis Schneemann, ist alles dabei. Mhm. Aber das ist nicht so schlimm für dich? Ist nicht so schlimm, ich stehe da eigentlich drüber. Bist du noch Schüler? Ich bin kein Schüler mehr. Was machst du? Ich mache Ausbildung. Als was? Als Bäcker. Und so im Ausbildungsbereich ist auch alles okay? Nö, es geht alles klar. Und früher in der Schule? Ich meine, Kinder sind ja oft sehr, sehr offen und grausam entsprechend. Ja. Hast du da so früher üble Erfahrungen gemacht? Ja, in der Grundschule schon, aber ja auch in der späteren Schule dann kamen auch schon mal Sprüche so. Mhm. Aber, naja. Aber alles im Rahmen des... Alles harmlos bisher noch. Ja. Doch. Bist du Einzelkind? Ich bin Einzelkind, ja. Ja. Und wie haben deine Eltern das so? Wie sind die mit dir umgegangen? haben mich eigentlich immer so unterstützt. Mhm. Also, ich sag mal so, ohne Freunde und Eltern, wenn die das jetzt nicht so unterstützen, dann ist schon schwierig. Das heißt, du hast auch ein paar gute Freunde um dich herum? Ich habe Freunde, ja. Ja. So, ohne die wäre wahrscheinlich nicht so gut. Mhm. Ich war so erschüttert am Montag, hast du vielleicht mitbekommen, ja, weil ich den Eindruck hatte, dass die Eltern von Shorkan auch nicht so richtig zu ihr stehen. Ja, ich hatte auch den Eindruck, dass sie irgendwie das Mädchen verstecken oder so. Genau, und sich schämen deshalb. Ja, ja. Ne? Mhm. Doch. So, das Hauptproblem bei dir, bei Albino Christian, sind die Mädels, ne? Ja. Was macht man denn da? Ja. Gehst du denn viel auch so auf die Rolle und begibst dich auch sehr viel unter Mädels und in Gesellschaft? Ja, aber das ist das Problem, dass ich das nicht schaffe, die anzusprechen. Mhm. Das ist halt mein Problem. Mhm. Aber du wirkst sehr selbstbewusst und sehr normal. Ja, wie gesagt, ich bin halt damit aufgewachsen, ne? Mhm. Nee, ich meine, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du schüchtern bist, jemanden anzusprechen. Ja. Doch. Aber man hat dann schlechte Erfahrungen gemacht und ist dann nur vorsichtiger. Ja, deswegen. Ich habe schon schlechte Erfahrungen gemacht. Christian, lass dir, glaub mir, auch wenn man sehr lange schlechte Erfahrungen macht, ne, man darf nicht daraus lernen, in dem Sinne, dass man dann nicht mehr anspricht. Ja. Man muss es immer wieder versuchen. Ja. Ich schwöre, ich will dich jetzt nicht irgendwie großartig trösten, ich könnte schwören, dass über kurz oder lang du einen Erfolg landen wirst. Ja, das ist richtig. Du hast es natürlich schwerer als alle anderen, wollen wir uns doch nichts vormachen. Ja. Ne? Dann musst du leben, das ist so. Aber du wirst es auch finden. Du wirst das auch dein Glück, bin ich ganz sicher, finden. Ja, doch. Sage mir noch ich habe noch ein paar Fragen so zu dem Albino-Dasein. Ja. Das bezieht sich wirklich alles ausschließlich nur auf die Haut, auf die Augen, auf die Haare. Die Haut, auf die Augen, auf die Haare, ja. Mhm. Wie ist das so im Sommer? Also wir hatten einen tollen Sommer. Musst du jetzt Hautschutzfaktor 300 nehmen, oder? Nee, ich nehme einfach normal so. Kriegt man denn sehr schnell einen Sonnenbrand? Ja, da muss man schon aufpassen, doch. Man muss schon aufpassen. Mhm. Ich zumindest. Mhm. Ich muss schon aufpassen. Gerätst du nicht in die Versuchung zu sagen, ich gehe doch mal ab und zu ins Sonnenstudio, um so ein bisschen... Nee, im Sonnenstudio, da hatte ich sowieso nichts davon. Würde deine Haut denn so ein bisschen bräunen? Nee. Ach, die würde gar nicht bräunen? Bei mir wird es nicht braun. Ich habe schon in der Sonne so... Na, das geht nicht braun. Also die wird dann nur rot wahrscheinlich, ne? Rot wird sie, ja. Mhm. Rot. Ja. Pigmentierung, so rote Punkte. Mhm. Musst du die Haut irgendwie besonders pflegen? Ist die auch besonders empfindlich? Nee, normal. So wie jeder andere. Wir haben gerade von Schamhaarbereich gesprochen. Ja. Wie ist es so unter den Armen oder Brusthaare? Ich weiß nicht, ob du die hast. Ja, also alles Schamhaare normal. Also jetzt weiß. Weiß. Und unter den Armen auch weiß? Unter den Armen, ja. Weiß nicht, das ist jetzt irgendwie beige oder sowas. Mhm. Ein beiger Ton. Ja. Ocker. Ja. Hast du Kontakt, ich habe das der Türkan ja vorgeschlagen oder geraten am Montag, hast du Kontakt zu so Selbsthilfegruppen? Nee, habe ich nicht. Hast du da Bock drauf? Ja, ich bin so selbstbewusst etwas. Mhm. Dann. Mhm. Ich würde auch fast so sagen, wie ich dich jetzt kennengelernt habe, dass du sicher deinen Weg auch so alleine machen wirst. Ja. Und sicher da nicht so hingehen brauchst. Ja, es ist halt nur, dass ich die Mädchen nicht ansprechen mag, so. Du musst es machen, Christian. Du musst einfach, du musst es tun. Ja. Du musst mit deinen Freunden ausgehen in Diskotheken und Kneipen und du musst sie ansprechen. Ja, das ist es. Und nach der 10. Abfuhr kommt beim 11. Mal vielleicht ein Erfolgstreffer. Ja, das ist das wahrscheinlich, dass ich dann einfach wieder eine Abfuhr zu kriegen und dann wieder und wieder und wieder. Mhm. Gerade deswegen. Da wird man mürbe irgendwann, ne? Ja, also aber du bist erst 19. Wenn du mit 29 immer noch nichts hingekriegt hast, dann wird's heikel. Dann würde ich auch sagen. Dann muss man schon nachdenken. Dann muss die Selbsthilfegruppe warten. Ja, dann doch. Christian, toi toi toi für ein nettes Mädel und mach weiter, ne? Ja. Baggern, baggern, baggern. Soll ich nur sagen, dass ich deine Sendung super toll finde? Danke. Mach weiter so. Und kann ich noch ein Autogramm haben? Ja, kannst du. Ja? Leg mal bitte auf, dann rufen wir dich gleich zurück wegen der Adresse. Und ich hätte auch eine Bitte an dich. Ja. Ich würde total gerne mal deine langen weißen Haare sehen. Könntest du mir und uns mal ein Foto von dir schicken? Ja, das wäre möglich. Das fände ich interessant. Mach das mal. Ja? Ja, gerne. Alles klar. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Tschüss. Anna, 17 Jahre alt. Morgen. Hallo Domian. Anna ist so nah bei mir, das ist ja toll, als würde sie nebenan sitzen. Ja. Manchmal sind die Leitungen ganz seltsam. Wahrscheinlich rufst du aus Kalifornien an oder so. Nein, nicht aus Kalifornien. Übrigens, wo ich Kalifornien sage, ich habe einen Brief bekommen aus Algerien. Ist das nicht abgefahren? Von einem Menschen, ich werde ihn in einer Postecke mal ein bisschen präsentieren, den Brief. Jemand, der in Algerien diese Sendung immer schaut. Abgefahren, ne? Ja. Beeindruckt einen dann ja doch. Grüße nach Algerien. Anna, jetzt bist du dran. Ja, ich habe ein ganz großes Problem. Mein Freund kann mich nicht sexuell befriedigen. Also, was hast du für einen Freund? Sagen wir mal so, ich kann nicht sexuell befriedigt werden. So, besser gesagt. Woher weißt du das so? Weil ich alles ausprobiert habe, Domian, ich habe alles ausprobiert. Oder mein Freund und ich, wir haben wirklich alles. Was heißt denn überhaupt sexuell befriedigt für dich? Also, pass auf, und zwar ist das so, wir schlafen zusammen. Mhm. Und ich könnte nur Sex machen. Ich könnte wirklich nur Sex machen. Von morgens bis abends nichts anderes. Mhm. Aber? Ja, ich meine, ich kann ja nicht von morgens bis abends oder Sex machen. Ach so, du bist, achso, ich das verstehe ich. Also ich dachte, du kommst nicht zum Höhepunkt, aber du kriegst gar nicht, du kriegst den Hals nicht voll. Ja, genau. Weil so sollte man es vielleicht auch nicht ausdrücken. Also du kriegst nicht genug. Ja, genau. So. Und ja, wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Wir sind ein Jahr. Wie alt ist dein Freund? Der ist 19. 19. Also das heißt, du brauchst im Prinzip 5 Freunde. Ja. Ne? Wenn der eine nicht mehr kann, muss der andere ran. Ja, genau, so ungefähr. Und der arme Freund weiß gar nicht mehr, was er machen soll. Nein, wir wissen beide nicht mehr, was wir machen sollen. Wir haben wirklich, er hat auch schon gesagt, wir sind so weit an dem Punkt, dass er gesagt hat, ja, dann probier's mit einem anderen. Echt? Also mal mit einem anderen nur mal zu schlafen, aber das will ich natürlich auch nicht. Ich will nicht einfach mit irgendeinem anderen Jungen schlafen. Du bist unersättlich. Ja, ist es so? Ja, weiß nicht. Und ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Wie, ist das einfach nur so eine Grundleidenschaft? Oder hast du auch dann ständig einen Orgasmus nach dem anderen? Ich habe schon einen Orgasmus, nicht einen nach dem anderen, aber ich habe schon viele, wenn wir dann Sex haben. War das denn vorher auch schon so, bevor du diesen Freund kennengelernt hast? Ja, ich hatte davor, also meinen ersten sexuellen Kontakt davor mit dem Freund, den ich davor hatte. Mhm. Und bei dem war das eigentlich auch schon so. Aber da habe ich mir gedacht, mein Gott, ist vielleicht am Anfang normal, dass man da viel, weißt du, einmal geschnuppert und dann willst du da mehr haben. Mhm. Aber irgendwie ist das so, dass ich nicht aufhören kann. Und du kannst, wie oft schläfst du denn mit deinem Freund? Wie oft muss er ran, sagen wir mal so? Also, er kann dann auch nicht mehr so oft nachts. Also, wir schlafen in der Nacht vielleicht zwei, also wir schlafen nicht jede Nacht zusammen, aber zweimal schon, so zwei, dreimal. Dann pro Nacht zwei, dreimal? Ja. Und das auch so fast jede zweite Nacht? Ja, ungefähr so. Ach du lieber Himmel. Ja, und ich weiß echt nicht mehr, was ich machen und sollte. Und dann, wenn zwei, dreimal gelaufen sind, dann sagst du zu ihm, ich komme jetzt erst in Fahrt. Ja, schon, irgendwie. Zwischendurch onanierst du auch noch? Ja. Das auch noch? Ja. Und du, alles bringt, nutzt nichts? Ja, genau. Wie nennt man das? Ein Nymphomane, ne, glaube ich, oder? Nein, sag doch sowas. Nein, ich weiß ja gar nicht. Anna, was machen wir jetzt mit dir? Wie befriedigen wir Anna? Wie befriedigen wir Anna am besten? Ich weiß es nicht. Es könnte natürlich sein, dass eure Beziehung auch wirklich darunter leidet, ne? Ja, das ist wirklich so. Er ist total deprimiert darunter, weil er denkt, er versagt und so weiter und so weiter. Und er kommt natürlich auch irgendwo doof vor. Klar. Weil er sagt, ja, warum kann ich dich nicht befriedigen? Nee, das liegt aber wahrscheinlich nicht an ihm. Ne? Ja, das ist seine Frage. Du müsstest ihn vielleicht noch versorgen, immer mit einem großen Karton Viagra, ne? Wenn er nicht mehr kann, dass er dann eine Pille einwirft. Und nein, war ein übler Scherz. Mich bringt das jetzt auf die sehr pfiffige Idee, auf unser Thema morgen aufmerksam zu machen, denn da würdest du im Prinzip auch reinpassen. Das Thema morgen heißt, ich bin süchtig nach oder ich bin verrückt nach. Du bist süchtig auch auf und nach Sex, ne? Ja. Anna, also ich will das jetzt auch nicht so zu sehr lustig darstellen, weil ich mir schon vorstellen kann, dass dieses ein durchaus gravierendes Lebensproblem werden könnte nach einer gewissen Zeit. Es ist jetzt schon ein gravierendes Lebensproblem. Ja. Sodass ich eigentlich jetzt dann auch in dem Fall verweisen möchte auf eine Fachberatung. Ja. Wer flüstert da im Hintergrund? Das ist mein Freund. Dem will ich gleich nochmal kurz sprechen. Ja. Ihr habt auch so einen Lautsprecher eingeschaltet, ne? Ja, soll ich den aufmachen? Ja, bitte, es irritiert mich mal wieder. Ja, raus. dass du zu einer Sexualberatung, dass ihr zu einer Partnerschaftsberatung oder zu einem Psychotherapeuten gehen solltest. Ja. Ich glaube, also ich will jetzt hier keine Küchenpsychologie präsentieren. Wenn es so gravierend ist, muss da ein Fachmann ran. Ja. Doch, ich habe ja gehofft, du kannst mir irgendwie helfen, weil irgendwie hast du sonst auch immer auf alles. Ne? Ja, aber das ist, naja gut, aber du weißt, dass ich bin kein Psychologe. Ich bin ein Mensch wie du und ich und wir reden hier ganz normal miteinander. Ich möchte dich aber auch gleich noch bitten, dass du mit meiner Psychologin noch mal ein paar Wochen redest. Ja. Ne? Also das ich rede jetzt erst mit deinem Freund, ja. Dann legt ihr auf und dann werdet ihr von uns nochmal zurückgerufen. Ja. Anna, so machen wir das. So machen wir das. Domian, bevor ich dir meinen Freund gebe, sagst du mir noch, was du für ein Sternzeichen bist? Ha! Soll ich das tun? Bitte sag mir das. Ich vermute, dass du sehr viel Ahnung von Sternzeichen hast. Ja, ein bisschen. Was schätzt du denn? Ich weiß es nicht. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ich gucke mir deine Sendung wirklich schon lange an. Das heißt, du kennst mich eigentlich ganz gut, ne? Ja, aber ich weiß nicht, mal denke ich das, mal denke ich das. Ich kann es wirklich nicht. Warte mal, was denkst du denn mal? Also, Zwilling? Nein. Was ist es denn? Und, was denkst du ein andermal? Ich denke alles. Nee, ich weiß wirklich nicht. Ich kann es wirklich nicht sagen. Vielleicht bist du von den Socken, wenn ich dir verrate, was ich für ein Sternzeichen habe. Sag's mir bitte. Schütze. Schütze? Ja. Nee, das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Mhm. Der letzte Schütze, 21. Dezember. Echt? Mhm. Aha. Was ist der Schütze für ein Mensch? Schütze, weiß ich nicht. Erstmal ist er natürlich nett, ne? Ja, das ist natürlich. Also der netteste Mensch, den ich überhaupt in meinem Leben kennengelernt habe. Nee, weiß nicht. Über Schütze kenne ich mich auch nicht so aus, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja. Ja, gut. Gut. Ich gebe dich mal weiter. Wie heißt denn der Freund? Hadi. Hadi? Ja. So, jetzt gib mir mal Hadi. Anna, wir rufen dich nachher zurück. Okay, tschüss. Ciao. Ja, guten Morgen. Morgen, Hadi. Morgen. Also, Anna, hast du eine nette Freundin? Ja, das weiß ich. Das weißt du, ne? Ja. Aber du hast mitgehört, ne, wie wir gerade geredet haben. Ja, genau. Wir haben da sehr flachsig drüber geredet eine Weile, aber es ist, glaube ich, sehr ernst, ne? Ja, es ist wirklich nicht so lustig, wie sich das vielleicht jetzt angehört hat. Das stimmt schon. Also, ich komme dann abends von der Arbeit wieder und dann hat sie dann 5-6 Mal, so 2-3 Mal wirklich, und dann bin ich so fett, da muss ich auch mal früh aufstehen. Mhm. Und kannst du denn immer so oft hintereinander? Also es ist schon stressig und immer, das ist auch wirklich, wenn man dann wirklich von der Arbeit kommt und dann geht einem nicht gut und weiß, was ich alles, dann ist man schon wirklich fertig. Also oftmals steht dir überhaupt nicht der Sinn auf Sex. Ganz genau. Und du machst es dann ihr zuliebe. So ungefähr. Und musst es dann sogar mehrfach ihr zuliebe tun. So ungefähr, ja, ganz genau. Ja. Also ist schon, kann man schon sagen, ja. Jetzt hast du ihr sogar, hat sie gerade erzählt, geraten oder gesagt, dann versuch's mal mit einem anderen Mann? Ja, habe ich. Ich wusste eben auch keinen Weg mehr. Es ist einfach zu, ist stressig alles. Mhm. Boah, das ist natürlich, und hab gesagt, ja, wie wär's denn mal, wenn du noch einen zweiten Liebhaber praktisch noch hast. Nein, ist natürlich, ich finde es grandios von dir, dass du das so sagst. Ja. Weil du liebst deine Freundin sehr. Ja, sehr, auch schon. Und dann, um es zu retten, so selbstlos zu sein und eben nicht eifersüchtig zu sein, wie wir das gestern hier hatten, finde ich ganz toll. Also du bist 19 Jahre alt, ne? Ja, ich bin 19. Ich hätte mit 19 so toll nicht reagiert. Ja. Also Kompliment erstmal. Ja, klar. Das würde dir nichts ausmachen, wenn sie noch einen Sexpartner hätte? Irgendwie schon. Mhm. Aber also du würdest es schon... Ist schon, also wenn ich mir das vorstellen würde, dass sie vielleicht jetzt in dem Moment mit einem anderen, also ist schon irgendwie komisch, also irgendwie um, sag mal, ihre Befriedigung, ihre Befriedigung zu stillen. Also weil du sie so lieb, ist, weil du sie so gerne hast, so lieb hast, würdest du dem, zwar mit schwerem Herzen, aber würdest du zustimmen, dass sie das ab und zu mal macht? Ja. Mhm. Toll, also finde ich toll, ganz toll. Also Respekt. Ich habe ihr gerade geraten, ich weiß nicht, ob ihr da den Lautsprecher schon ausgeschaltet hattet, dass sie wirklich sich professionelle Hilfe suchen sollte. Ja, dass doch, sie, schon. Und meine Psychologin, die Petra, wird ihr gleich noch ein paar Tipps geben, an wen man sich gezielt bei dieser Problematik wendet. Nicht, dass sie da bei irgendwelchen Dummhanseln landet. Und sie soll ihr dann auch wirklich ein bisschen geholfen bekommen. Weil das ist dann eine Sucht, ne? Es ist wirklich eine Sexsucht. Das ist wirklich schon eine Riesensexsucht bei ihr. Wir haben wirklich auch schon von A bis C alles ausprobiert. Mhm. Und... ja. Hat das denn bei dir eigentlich schon manchmal dazu geführt, dass du noch weniger Sexlust hast, weil du eben so oft ran musst? Das ist dir schon fast widerlich. Na, widerlich will ich nicht sagen, aber Ja, ich weiß, was man sagt. Ja, doch, ist schon manchmal wirklich, ist dann wirklich nur noch, dann kommt man nach Hause und denkt schon wirklich, jetzt muss man wieder anfänglich weiterarbeiten oder so. Ja. Ist schon, Also du würdest dich fast mal sehen nach einer Woche Ruhe und kein Sex. Ja, ganz genau. Und dann so wie normale, einfach nur nach Hause kommen und nichts machen und wirklich... Musstest du heute auch schon? Ja, zwei, dreimal. Ich denke mal, das wird heute auch noch öfter. Ich darf morgen arbeiten. Das frei morgen? Ja, ich muss morgen leider nicht arbeiten. Ach, Hadi. Also viele Männer würden nicht beneiden, aber ich glaube doch, es ist auch klar geworden, dass es eben nicht nur auf die leichte und lustige Schulter zu nehmen ist. Nein, auf keinen Fall. Also wie gesagt, meine damalige Freundin, die war nicht so gewesen. Mhm. Und da habe ich auch schon, die war eher das krasse Gegenteil gewesen. Mhm. Und wenn man auf einmal dann so eine hat, dann ist das doch, dann denkt man, dann zählt man sich doch eher wieder nach einer, wo man dann zweimal die Woche. Ja. Pass auf, Hadi. Wir rufen euch jetzt gleich nochmal zurück und dann kann Anna mit meiner Psychologin, mit Petra, reden. Okay. Alles Gute euch beiden. Danke. Tschüss. Tschüss. Rüdiger, 41 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo, Jürgen. Hallo, Rüdiger. Und zwar habe ich eine Katzenphobie. Eine Katzenphobie? Ja, ich auch manchmal. Hört sich ganz lustig an eigentlich. Und zwar mein Lebensgefährte, der hat eine Katze. Ja. Und die Katze kann mich auf Tu nicht leiden. Ich kann machen, was ich will. Die Katze mag mich Wie magst du denn, dass die Katze dich nicht mag? Ich weiß es nicht. Wie faucht sie oder kratzt sie? Ja, auch, ja. Sie miaunt. Also wenn ich sie schlagen würde, was ich natürlich nicht tue, weil ich auch ein Tierfreund bin. Ist mir klar. Jetzt mittlerweile dann bricht sie dann auf irgendwelchen Klamotten rum, wo ich meine, das macht sie extra. Ich kaufe Futter und mach und tu, streiche sie und innerhalb von 2 Minuten ist sie dann, faucht sie mich an und ich habe Angst, dass meine Beziehung mit meinem Freund darunter leidet. Also, wenn das der Fall sein sollte, habt ihr aber beide eine an der Klatsche. Ja, also, ne? Du bist ein Mann von 41 Jahren, der darf eine Beziehung zu einem Partner nicht wegen einer Katze, so lieb wir sie alle haben mögen sollten, aber nicht kaputt machen. Er sagt das zwar nicht so, aber er ist verrückt nach der Katze. Ja, die Katze ist schon 15 Jahre alt und sie kriegt dann Abendbrot. 15 Jahre, dann stirbt sie ja vielleicht bald. Ja. Darf man ja nicht so laut sein. Nein, aber, nein, weil mein Freund wird mit Sicherheit, der hört deine Sendung immer. Ja. Und ich werde mit Sicherheit gleich den dicken Würfel kriegen. Nein, wir suchen jetzt eine Problemlösung. Ja. Lieber Freund, wie immer du auch heißen magst, das ist jetzt alles nicht böse gemeint und das ist sicher auch ein Zeichen von Rüdiger, dass er das in den Griff kriegen möchte. Okay. Und er will, dass ihr zusammen bleibt. Ja, richtig, ja. Richtig. Weil ich mag ihn sehr, sehr. Ich mag auch die Katze. Wie heißt denn die Katze? Kinder. Wie? Kinder. Kinder. Ja. Kinder. Und wir hatten mal letzte Woche so auf dem Balkon. Dann war auf einmal eine fremde Katze und die hat mit mir geschmust ohne Ende. Und dann war die Katze dann irgendwie wieder weg. Und auf einmal kam die Kimber und schmuste mit mir und machte und tat. Ja, ja, und das war aber mal. Jetzt magst du mich wieder nicht. Also es ist ein durchtriebenes Luder, ne, Kimber? Ja, glaube ich. Du hast nicht generell eine Katzenphobie. Es geht jetzt nur um Kimba, ne? Nee, ich habe als Kind mal, meine Eltern, die haben immer Katzen gehabt und ich mochte eigentlich im Prinzip, das weiß mein Freund auch, keine Katzen, ne? Ja. Aber ich gebe mir die beste Mühe, ich kaufe Futter, ich mache. Wohnt ihr zusammen in einer Wohnung? Wir wohnen zusammen in einer Wohnung, aber ich habe meine eigene Wohnung. Aber ihr seid meistens in der Wohnung von deinem Freund. Ja, richtig. Und der arbeitet immer nachts, also immer nachts. Deswegen sehe ich auch deine Sendung so oft. Und ich habe ja schon öfters. Jetzt müssen wir eigentlich versuchen, wie könnten wir Kimba, die ja ein durchtriebenes Luder ist, wie wir nun erfahren haben, bestechen. Ja. Oder austricksen. Ich habe schon alles versucht. Es ist sehr lustig, ja, aber wiederum auch nicht. Hat denn dein Freund ernsthaft schon irgendwelche Bemerkungen gemacht, dass er dich weniger liebt, weil das eine Katze? Eigentlich nicht. Nur heute, ich war schon normalerweise im Bett und auf einmal höre ich ein Geschepper, dass du da mal eben Blumentöpfe vom Fenster Ja gut, da kannst, und da kannst da du ich meinen Freund angerufen und hat er dann gefragt, hast du irgendwas gemacht? Ich sagte, nein, ich lag im Bett. Ja. Aber er glaubt dir nicht so recht. Er denkt, du hast sie vielleicht verrückt gemacht irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Wie heißt der Freund mit Vornamen? Darf ich es sagen? Thomas. Thomas. Ja. Und der hört uns jetzt auch zu. Sieht uns zu. Mit Sicherheit. Thomas. Also, bitte. Lass die Reihenfolge so, dass erst kommt Rüdiger und dann Kimber. Du kannst Kimber lieben, wirklich wie ein Verrückter, aber Rüdiger ist der Wichtigere. Ja. Und Rüdiger will sich doch wirklich sehr viel Mühe geben, Kimber nett zu behandeln weiter. Ich liebe die Kimber auch irgendwo. Hast du denn alle möglichen Leckerlis schon ausprobiert, die es für Katzen gibt? Alles bring ihr doch mal eine Maus mit, eine lebende Maus, vielleicht beeindruckt sie das. Ja, die hat sie mir da mal vors Bett gelegt. Aber das ist ein Zeichen großer Sympathie, habe ich gelernt. Nee, glaube ich nicht, weil ich mag keine Katzen. Ich glaube, die Katze kennt mich so gut. Also du musst dich natürlich auch ein bisschen ändern. Du musst auch ein bisschen netter und dich innerlich die Einstellung ein bisschen verändern zu Kimber. Ja. Also, jetzt müssen wir Schluss machen, weil die Sendung gleich aus. Ah ja, richtig. Rüdiger, schöne Grüße an Kimber und ich grüße Thomas. Und ich hoffe, dass der Seelenfrieden da, die Familie, viele... Ich hab dich nämlich mal in Hagen. Wir müssen Schluss machen, die Sendung ist gleich zu Ende. Tschüss. Morgen sind wir 15 Minuten später im Fernsehen. Thema heißt, ich besuchte dich nach. Eine schöne Nacht in der Technik bei Markus Liebetag.